Die Situation ist nun inzwischen so kritisch und so ernst geworden, dass der Einsatz der gesamten nationalsozialistischen Aktivität vonnöten ist. Wir müssen heute, so wie in den besten Zeiten der Kampfzeit, die deutsche Bevölkerung und die Truppe mit einem ganz fanatischen Kampfgeist erfüllen. Denn allein die Erfüllung der Truppe, die heute an den Grenzen steht und kämpft, und der deutschen Bevölkerung mit diesem Geist ist die Voraussetzung des Sieges. Ich weiß, dass es heute sehr schwer ist für einen politischen Leiter draußen in einer Ortsgruppe, wenn er seinen Volksgenossen die Fragen beantworten soll, ob der Krieg denn noch einen Sinn habe, ob man denn nun überhaupt noch siegen könne. Nun seien die Russen doch 60 oder 70 Kilometer vor Berlin und im Westen haben sie schon einen Brückenkopf über den Rhein nach Osten hin, den Brückenkopf Rehmagen, der von Tag zu Tag sich erweitert. Und die Luftlage ist ja auch nicht besser geworden, sondern sie wird von Tag zu Tag schlimmer. Hat denn das noch einen Sinn? Wie stellt denn der Führer sich das vor? Müssen wir nicht kapitulieren? Müssen wir nicht nachgeben? Können wir den Krieg überhaupt noch siegreich zu Ende führen? Und so weiter und so weiter. Darauf ist eines zu antworten. Das, was der Führer in jeder Rede, in jeder Proklamation, in jeder Auseinandersetzung sagt, die Situation mag sein wie immer. Eins kommt für uns nie in Frage. Kapitulieren niemals. Das kann auch nicht sein, Parteigenossen. Denn eine Kapitulation, wenn wir ihr zustimmen würden, wäre gleichbedeutend mit der Aufgabe von uns selbst und mit der Aufgabe unseres gesamten deutschen Volkes. Solange ich selbst noch an meinen Erfolg glaube, und das ist für uns hier in dem Saal Versammelte die Hauptsache, solange ich noch daran glaube, kann keine Situation so schlecht sein, dass sie durch tapferes Durchstehen am Ende nicht doch gebessert wird. Ich kann allerdings nur dann für den deutschen Sieg überzeugend eintreten, wenn ich persönlich nicht inzwischen zu Hause die Koffer gepackt habe, sondern selbst noch an den Sieg glaube. Nicht, wenn ich mit dem einen Auge immer schon nach hinten schaue, ob ich nicht einen Freund in der Schweiz oder unter den Amerikanern habe, sondern indem ich bedingungslos genauso wie am ersten Tag, an dem ich meinem Führer die Treue geschworen habe, an seinen Stern, an seinen Sieg und an sein Recht glaube, kämpfe und am Ende mit ihm es auch durchsetzen werde. Die Feinde haben vor uns einen unerhörten Respekt. Sie berichten von der deutschen Jugend, von den deutschen Soldaten, von den grünen Teufeln, von den verrückten Hitleristen, mit denen man nicht reden könne. Man habe einen gefangen genommen. Man habe ihm gesagt, na, nun ist der Krieg zu Ende. Nein, sagt er, ist nicht zu Ende. Ja, ihr siegt doch nicht mehr. Doch, wir siegen, sagt der Gefangene. Darauf sagt dieser Reuter-Jude, ja, wie wollen Sie denn siegen? Und darauf sagt er, das weiß ich auch nicht, aber der Hitler, der weiß es. Und siegen werden wir trotzdem. Das bringt die zur Raserei drüben. Sie schreiben, das schwierigste Problem, das es überhaupt gäbe, das wäre die Hitlerjugend in Köln. Denn die wäre so verwahrlost und verkommen, dass man überhaupt nicht wisse, was man damit anfangen soll. Ein kleiner deutscher Junge von 12 Jahren habe einen kanadischen Soldaten im Kauderwelsch angebettelt und von diesem Kanadier Schokolade erbeten. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der gesagt hat, hallo Boy, hier Schokolade, Schokolade nicht. Und der kanadische Soldat habe sich, wie Reuter meldet, leider beeinflussen lassen von dem Bitten des deutschen Jungen und habe in seinen Taschen nach Schokolade gesucht und in diesem gleichen Augenblick habe der kleine Junge die Pistole gezogen und dem Kanadier in den Bauch geschossen. Das wäre die deutsche Jugend verkommen und verwahrlost. Ich kann nur sagen, hunderttausende solche Jungs und der Krieg ist in Kürze zu unseren Gunsten entschieden. Es waren vor 3 oder 4 Tagen 20 Hitlerjungs beim Führer. Und der Führer zeichnete diese Hitlerjungs mit dem Eisernen Kreuz aus. Es ist eine der ergreifendsten Situationen gewesen, die ich je miterlebt habe. Der Jüngste, ein 12-jähriger Hitlerpimp mit dem Eisernen Kreuz und die anderen dann 15, 16, 17, 18 Jahre. Der Führer fragte sie, was sie gemacht haben. Der eine hatte in einem Wehrertüchtigungslager die MG-Bedienung gelernt. Und als er sah, dass eine ganze MG-Bedienung ausgefallen war durch Tod und Verwundung, hat er sich hinter das Maschinengewehr gelegt und 12 Stunden lang das Maschinengewehr bedient. Ein anderer 12-jähriger Junge hat einen Spion festgenommen. Und als der Führer ihn fragte, wie er das festgestellt habe, hat er gesagt, er hat den Obergefreiten Winkel hat auf dem falschen Arm getragen, mein Führer. Daran hat der kleine Kerl festgestellt, dass das ein Spion ist. Das sind unsere Jungs. 20 davon standen vor dem Führer. Von denen fragt niemand nach einer politischen Lösung und ob unser Material noch ausreicht, sondern von denen fragt jeder nur nach der Durchführung seiner Pflicht und seiner Schuldigkeit. Und ich bin überzeugt, dass so, wie diese Jungs Tausende und Zehntausende in Deutschland denken, und das ist ja das Beglückende für uns und vor allen Dingen für Sie, meine lieben alten Parteigenossen aus der Münchner Kampfzeit, dass als das Ergebnis Ihres Kampfes heute jedes Jahr ein besserer Jahrgang als der vorhergehende zu den Waffen eilt, während im Unterschied dazu im Jahre 1918 oder heute bei den Feinden jeder Jahrgang, der kommt, schlechter ist als der vorhergehende. Wir haben aufgerufen zu einem Totaleinsatz, zu einer Art Kamikaze-Unternehmen. Es wurden gebraucht 500, es haben sich gemeldet 12.000. Ich kann Ihnen auch eins sagen, der Feind sieht es heute schon ein, dass eine Besetzung Deutschlands für ihn unmöglich wäre. Denn über 20 Jahre nationalsozialistischer Erziehung haben es unmöglich gemacht, dass 20 oder 30 Millionen Deutsche sich willenlos vom Feinde ins Ausland abtransportieren ließen. Der Feind würde, wenn ihm ein Erfolg beschieden wäre, in Deutschland einen Partisanenkrieg unter dem Zeichen des Werwolfs erleben, wie ihn die Welt bisher noch nie gesehen hat. Den würden wir eine Götterdämmerung aufspielen, von der sie sich heute überhaupt keine Ahnung machen. Wenn wir Deutschen es nicht einmal fertig brachten, in Polen die Partisanen zu beseitigen, wie wollen dann die Angloamerikaner es in Deutschland fertig bringen? Dass Köln verloren ist, ist traurig. Köln, unsere heilige Metropole. Aber auch wenn Köln verloren ist, dann ist Deutschland deshalb nicht besiegt, Parteigenossen. Wir müssen neue Opfer, neue Kämpfe, neue Zeit vom Feinde fordern. Tag für Tag und Monat für Monat. Er muss wissen, wir geben nicht nach. Es ist unmöglich, die Deutschen zu beseitigen und die Deutschen zu besiegen.